Biedere Hausfrauen! Soll ich es nochmals wiederholen? Ihr habt mich ja so oft gefragt, und tausendmal hab ich auf Ehre die volle Wahrheit euch gesagt. Ja, ich bewundere eure Tugend, und ich bewundere eure Kinder, bewundere eure magern Mägde, bewundere eure fetten Rinder, bewundere mehr noch eure Männer, bewundere eure kluge Stummheit, bewundere eure feine Wäsche, beneide euch um eure Dummheit.